Schritt C, Übung 25. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Reihe »Wie das Leben so spielt, oft kommt es anders, als man denkt« geht es heute um das Thema »Das wäre mein Traumjob gewesen«. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Thema etwas sagen wollen, rufen Sie uns an. Wie immer 24 24 24. Da ist auch schon unser erster Hörer. Hallo? Ja, hallo. Hier spricht Bernd Pichler. Ja, Bernd. Du klingst noch ziemlich jung. Darf ich du sagen? Ja, klar. Ich bin 15. Ah, erst 15. Und du hast schon Probleme mit deinem Berufsziel? Naja, es ist halt so, meine Eltern haben einen kleinen Bauernhof und ich würde den gern übernehmen. Weißt du, ich finde das einfach klasse, mit den Tieren und so. Aber mein Vater ist dagegen, weil er meint, der Hof ist zu klein. Er glaubt eben, dass ich davon später nicht leben kann. Wenn es nach ihm ginge, dann sollte ich was ganz anderes machen. Was weiß ich, Polizist oder Schreiner oder so. Aber das will ich gar nicht. Ich will echt Landwirt werden. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Problem. Können denn deine Eltern jetzt von dem Hof leben? Naja, eigentlich nicht. Meine Mutter arbeitet nebenbei im Supermarkt an der Kasse. Und mein Vater am Wochenende in einer Waschstraße. Mhm. Und wie stellst du dir das dann vor? Naja, ein bisschen Zeit habe ich noch zum Überlegen. Am besten wäre es natürlich, wenn ich genug Geld hätte. Dann würde ich den Betrieb so vergrößern, dass man davon leben kann. Ja, Bernd. Dann wünsche ich dir viel Glück dazu. Vielleicht klappt es ja. Und wen habe ich jetzt in der Leitung? Hallo? Mein Name ist Meier mit AY. Aha, Herr Meier. Schießen Sie los. Was ist Ihr Ziel? Ja, ich wollte früher Lehrer werden, aber meine Eltern haben mich nicht aufs Gymnasium gehen lassen, weil ich den elterlichen Betrieb übernehmen sollte. Das war überhaupt keine Frage. Da wurde nicht drüber diskutiert. Und was ist das für ein Betrieb? Eine Backstube mit kleinem Bäckerladen. Ich bin Bäcker geworden, was hätte ich anderes tun sollen? Den Laden führt meine Frau. Lehrer bin ich nicht geworden. Und bedauern Sie das? Ja, eigentlich schon. Mein Vater hat mir einfach keine Wahl gelassen. Vielleicht wäre es leichter für mich gewesen, wenn ich mich selbst entschieden hätte. Aber so? Und dann kommt ja noch dazu, dass eine kleine Bäckerei heutzutage nur existieren kann, wenn sie etwas Besonderes bietet. Ich habe mich vor 15 Jahren auf Biobrote spezialisiert. Wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich längst schließen müssen und würde auf der Straße sitzen. Ja, es ist schwer geworden, einen Betrieb zu führen. Vielen Dank, Herr Meier. Das war wirklich interessant. Jetzt habe ich jemanden auf der anderen Leitung. Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Hören Sie mich? Sie sind auf Sendung. Ach so. Also, ich heiße Elfriede Pelzer. Ich wollte eigentlich Kindergärtnerin werden. Habe auch ein Jahr lang die Schule für Erzieherin besucht. Dann starb mein Vater ganz plötzlich. Meine Mutter war schon vorher sehr krank. Tja, da blieb mir nichts anderes übrig, als nach Hause zu kommen und den Schreibwarenladen meiner Eltern weiterzuführen. Irgendwovon mussten wir erleben, meine Mutter und ich. Frau Pelzer, wie denken Sie heute über diese Entscheidung? War sie richtig? Auf alle Fälle. Wissen Sie, der Laden ist in einer kleinen Stadt. Viele Kinder kommen zu mir und so habe ich ja trotzdem Kontakt mit den Kindern. Außerdem habe ich vor zig Jahren mal angefangen, ein Kinderfest zu organisieren. Mittlerweile ist daraus ein großes Stadtfest geworden und da gibt es auch ganz viele Aktivitäten für die Kinder. Dann haben Sie Ihr Ziel durch die Hintertür doch noch erreicht. Ja, das könnte man sagen. Wissen Sie, ich denke, man muss immer versuchen, das Beste aus einer Sache zu machen. Wie sagte mein Vater immer, viele Wege führen nach Rom. Danke, Frau Pelzer, das war ein schönes Schlusswort. Ich verabschiede mich aus dem Studio 24 für heute. Tschüss und passen Sie gut auf sich auf. Denn oft kommt es anders, als man denkt.